habe die Ehre, Sie hier in unserem History Adventure Park begleiten zu dürfen, verheerende Damen und Herren. Werfen Sie mit mir einen Blick zurück. 500 Jahre zurück. Zurück in die ersten Jahre des dritten Jahrtausends. Future Flashback. Willkommen im History Adventure Park 2500. Willkommen. Feature von Ulrich Land. Servus. Was scheren mich, werden Sie sagen. Was scheren mich die ersten paar Jahre des 21. Jahrhunderts? Aber das sind nun mal Ihre Altvorderen und die begnadeten Konzeptdesigner meines Prototyps, der allerersten Menschähnlichen. Also folgen Sie mir, kreuz und quer durch unsere Zeiträume. Ein Hinweis noch, im Namen unserer History Adventure Park Gesellschaft mit beschränkter Anhaftung, sollten Sie noch nicht ausgewachsene Klons mitgebracht haben, so sind diese an dem mit dem Eintrittsschip ausgehändigten Känkelband zu führen. Denn unsere Kondelmobile werden akustisch betrieben, sitzen Hochleistungsschallknallwellen auf, also rasend schnell, denn wir stehen unter Zeitdruck. Okay, okay. Gehen wir mal davon aus, dass in 500 Jahren nicht die grünen Marsmännlein dumm vor unseren Hinterlassenschaften stehen, sondern dass es Menschen wie du und ich sind. Dass im Prinzip die Entwicklung weitergegangen ist. Ein bisschen langsamer und holpriger vielleicht als erhofft und gezeichnet von der ein oder anderen Überlieferungslücke und den entsprechenden Löchern im kollektiven Gedächtnis, aber immerhin. Und weil es so schön ist, gehen wir weiterhin davon aus, dass unsere fernen Nachfahren wenigstens noch in etwa unsere Sprache sprechen. Verheerende Herrschaften, im Relaxierraum haben Sie nun 15 Sekunden Zeit zum Relaxieren. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lady. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, Sie an den Ort unserer jüngsten Ausgrabungen zu führen. Zeitraum Nummer 1/24/Pine. Sie werden sich allerdings mit Kunstlicht begnügen müssen, denn hier soll auf keinen Fall was wachsen. Unsere Anarchäologen haben ja gerade mit größter Mühe die Wachsschichten von 500 Jahren Geschichte abgekratzt. Man fragt sich oft insgeheim, was wird übrig bleiben, wie kann ich ein Gebäude oder Gegenstände wieder rekonstruieren, wenn sie eben unseren Alltagsbedingungen entsprechen, aber eben unter Voraussetzung, dass organische Materialien nicht mehr da sind, dass alles verwest ist, was eben nicht die Zeit überlebt. Wenn nur die steinernen Skelette um uns herum stehen bleiben würden. Jochen Griesbach, Archäologe aus München. Ob wir in der Lage wären, diese Gegenstände, die uns so vertraut sind, wiederzuerkennen. Gerade auch hier unter den Gebäuden, wenn die ihre Einrichtung entledigt sind, wenn der ganze Komfort, der meistens vergänglicher ist, verschwunden ist, ob wir dann noch so ohne weiteres erkennen, dass wir es hier mit einem Rathaus zu tun haben, dass gegenüber vielleicht Läden standen, das Nackte, was übrig bleibt, das kann einen ganz schnell vor Rätsel führen. Weniges von dem, was wir in unserer Epoche geschaffen haben und was uns besonders schön erscheinen mag, wird 500 Jahre in die Zukunft reichen. Verschnörkelte Schlossbauten, mondäne Kirchen, wehrhafte Burgen, floral verspielte Bürgerhausfassaden, kolossale Montanindustriebauten, alles Insignien früherer Epochen. Ob wir überhaupt Ruinen in nennenswertem Umfang hinterlassen, ist sehr die Frage. Denn hierzulande gilt bei gleich welchem Abriss die Devise rückstandsfreie Entsorgung. Schätzungen zufolge wurden in Deutschland während der letzten drei Jahrzehnte 300.000 Baudenkmale entsorgt. Eine schleichende Amnesie. Und die Abrissbirne lässt in der Regel keinen Stein auf dem anderen. Nicht wie früher, als man auf alten Mauern neue Häuser baute. Unsere Ruinen, werden mit schwerem Gerät spurlos untergepflügt. Und die Forscher, in 500 Jahren, werden ein ordentliches Stück Klein-Kleinarbeit zu verrichten haben, um aus unseren Baugruben die Strukturen unserer Jetztzeit zusammenzupuzzeln. Bitte, die Herrschaften, nicht an den Glasscheiben lecken. Was Sie hier sehen in diesem 1,7 Meilen langen Zeitraum, verheerende Damen und Herren, ist nur ein kleiner Teil. Die Spur selbst lässt sich noch hunderte von Meilen weit verfolgen. Ein dunkelgraues, horizontales Flächenband. Im Zuge umfangreicher, anarchäologischer Ausgrabungsarbeiten freigelegt. Könnte also durchaus sein, so mutmaßen einige Anarchäologen, dass man mit diesen grauen Flächenbändern damals Flüsse abdeckte, um ihr Wasser vor der Totalverdünstung zu retten. Und rechts und links diese verrosteten Metallplanken, die uns ihre schlussgültige Erklärung allerdings noch schuldig sind. Auch das erst kürzlich gefundene blaue Schild da drüben mit der Aufschrift A2 hilft uns nicht wirklich weiter. Wenn nach unserer Zeit zum Beispiel eine Krisenzeit hereinbricht, in der die alten Wege vergessen werden, mit Schlamm überdeckt werden, das haben wir im Übergang von der Römerzeit zum Mittelalter vielfach gehabt, dann könnte es durchaus sein, dass man in 500 Jahren wieder auf asphaltierte Straßen stößt. Die Autobahn. Nun ja, die Autobahn. Eine seltsame Architektur, tausende Kilometer lang, aber ein bisschen flach, vermerkte Ernst Bloch im Exil, während Hitler Autobahnen bauen ließ. Heutzutage verfügt Deutschland über eines der dichtesten Autobahnnetze der Welt, bei einer Gesamtlänge von über 12.000 Kilometern. Eine Erinnerung an jene Zeiten, da wir uns freiwillig in kleine, kugel- und kubenförmige Kapseln setzten, um uns durch die Gegend zu katapultieren. Von A nach B. Bei individueller Steuerung. So stehen die langgezogenen öden Asphaltdecken für eine Epoche, in der Freiheit eine der höchsten Maximen war. Individuelle Freiheit. Ein Wert, der in Mitteleuropa höchstens zwei Jahrhunderte eine lebensprägende Rolle spielte. Bis vor 150 Jahren war die individuelle Freiheit erheblich eingeschränkt aufgrund von Stände- und Klassenkämpfen. Und nach uns, also in wenigen Jahrzehnten, ist ein Überleben vermutlich wiederum nur denkbar in wie auch immer gearteten Kollektiven. In Fahrgemeinschaften, Spaßgemeinschaften, Ernährungsgemeinschaften, in Deichbau- und Anti-Wüsten-Bildungsgemeinschaften. Individuelle Mobilität jedenfalls wird Schnee von gestern sein. Verheerende Herrschaften, im Relaxierraum haben Sie nun 15 Sekunden Zeit zum Relaxieren. Si bonne, je te quiero, yo me muero por tu amor. Jetzt beachten Sie bitte dieses Prunkstück hier, diesen komplett erhaltenen riesigen Bogen. Hunderte Meter überspannend und 500 Jahre überdauernd, wie uns die Grundsteinurkunde verrät. Errichtet aus jenem Baumaterial, das unserem Geologica-Globalscanner zufolge als Gestein nirgendwo nicht in freier Wildbahn vorkommt. Nur bei Gebäuden des 20. und 21. Jahrhunderts. Unsere Experten gehen davon aus, dass es sich dabei um einen aus flüssigem Material gewonnenen Kunststein handelt. So stehen wir also hier vor diesem überdimensionalen Bogenbauwerk, justieren unsere Fernblick-Automatools und haben wiederum keine schlussgültige Beklärung. Womöglich ein Triumphbogen für die aus fernen Galaxien zurückkehrenden Heerscharen. Je Beton, desto Zukunft. Gefängnisse zum Beispiel, insbesondere Hochsicherheitstrakte, sind vermutlich so langlebig, dass es sich durchaus in 500 Jahren noch lohnt, ihre Betonruinen zu besuchen. die Säulen der Stadiontribünen, die Betonbankette und Tunnelstaffeln der ICE-Strecken, monströse Staumauern, Startbahnen von Flughäfen und was der betonharten Funktionalbauten mehr sein mögen, werden womöglich in den Genuss kommen, in 5 Jahrhunderten als Weltkulturerbe gekürt zu werden. Entscheidend scheint das Quantum an Beton zu sein. So ziemlich das härteste und haltbarste, was der Baumarkt von heute zu bieten hat. Jede Epoche hat ihr denkmalträchtiges Baumaterial. Die Antike den Marmor, das Mittelalter den Naturstein, das Deutsche Kaiserreich den Stuck. Und seit dem 12 Jahre währenden tausendjährigen Reich regiert Beton. Sei es in plumper, sei es in filigraner Ausformung die Immobilien der Erinnerung. Beispielsweise die Düsseldorfer Rheinkniebrücke. Aufgehängt an 2 fast 100 Meter über die Fahrbahn emporragenden Pylonen, überspannt sie mit ihren 6 Fahrspuren eine Distanz von rund 320 Metern. Die Brücke weist ein Stahlgewicht von annähernd 10.000 Tonnen auf, wovon 1.000 allein auf die Seile entfallen. Also den Turm, an dem die Brücke dranhängt und das Ganze mit Seilen abgespannt, da kann man wunderschön erkennen, wie die Brücke hält. Etwas länger vermutlich als der Betrachter selbst. Etwa 80 bis 100 Jahre, das ist festgelegt, ja. Nein, nicht gesetzlich, aber das ist so die Planungsvorgabe, die die Bauherren im Brückenbau, das sind in der Regel Bund und Länder oder Städte und Kommunen, uns machen. Martin Mertens, Brückenbauexperte an der Fachhochschule Bochum. Die können durchaus länger stehen. Man kann ganz klar sagen, je besser gepflegt, desto länger halten sie. Die Brücken des Bundes und der Länder machen ein Gesamtanlagevermögen von fast 40 Milliarden Euro aus. Wir können heute Brücken bauen mit hoch vorgespannten Stahleinlagen, Spannstahl, der ermüdungsfrei eingebaut wird. Heute legt man die zum größten Teil frei in die Brücke, im Inneren der Brücke liegen die. Dadurch werden die bei einer Verformung der Brücke durch den Verkehr nicht mehr belastet. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Brücken ein biblisches Alter erreichen können. Also 500 Jahre halte ich für möglich, im Prinzip unbegrenzt. Brücken werden häufig abgerissen, weil die Verkehrssituation eine neue Brücke erfordert. Statt 4 Streifen braucht man plötzlich 6 Streifen oder aber die zulässigen Lasten im Straßenverkehr, denken Sie an die Lkw-Lasten, die von 38 auf 44, jetzt zumindest auf 60 Tonnen gestiegen sind, werden hochgesetzt. Und das setzt die Lebenserwartung einer Brücke schon gewaltig herab. Es sind die dynamischen Beanspruchungen, also das rollende Fahrzeug, was die Schäden verursacht. Womit die Feinde der Brückenbauten auf den Plan gerufen wären. Insbesondere die Belastungen bei Brücken aus dem Tausalz. Aber damit werden wir ja im Zuge des schwungvoll gestarteten Klimawandels bald kein Problem mehr haben. In 500 Jahren jedenfalls mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Der kritische Punkt sind Schwachstellen im Beton, also größere Risse, in die Tausalzwasser eindringen kann, was dann zur Korrosion der Bewehrung, also der Stahleinlagen führt. Und dann wird die äußere Betonschicht abgesprengt, die Stahlanlagen liegen frei und das führt zu Schäden, die dann instand gesetzt werden müssen, aufwendigst. Also Beton kann unbegrenzt sein. Bei entsprechender mangelnder Pflege oder bei entsprechenden Umweltbedingungen kann sich das begrenzen auf wenige Jahrzehnte. Und führt eben dazu, dass die Brücken die am besten begutachteten Bauwerke in Deutschland sind. Hoffe, Sie hatten eine einigermaßen angenehme Überfahrt. Sicher, unser akustisches Kondelmobil ist vielleicht nicht das komfortabelste Vehikel. Aber auf andere Weise sind die fast 900 Meilen Luftlinie bis in die Ukraine nicht zu überbrücken in so kurzer Zeit. Da werden Sie das bisschen Keruckel auf den zerfahrenen Knallwellen sicher entschuldigen. Und nun nehmen Sie bitte eine Zwischenspeicherung Ihrer bisherigen History-Adventure-Erlebnisse auf Ihrer externen Festplatte vor. Zeitraum Nummer 2/A/Flashback bei Pripyat in der Dnieper-Niederung. Vor Ihnen ein herausragendes Zeugnis der beim Jahrtausendwechsel hochentwickelten Baukunst mit dem erwähnten künstlichen Steinmaterial. Meter dick. Bis heute, wie Sie sehen, kaum von Rissen durchzogen. Abgesehen vielleicht von der schimmlig marmorierten Seitenwandfläche da links. Allen Versuchen, diesen ukrainischen Mekka-Kaba-Würfel zu öffnen, hat er bisher standgehalten. Selbst mit grobem Gerät konnten wir leider nicht bis ins Innere vordringen. Sehen Sie da vorn, dieser Laserbohrstrahl. Seit Wochen in Aktion. Wir hätten den Inhalt gerade Ihnen gern präsentiert, aber die nächsten Besucher werden wohl die ersten sein. Übrigens, es gibt ja Gerüchte, hier würden wir uns an einem höchst gefährlichen, unheiligen Ort befinden. Alles blanker Unsinn. Die Vögel zwitschern doch wie verrückt. Sie zittern ja. Angst ist hier unangebracht. Wir befinden uns jetzt zurzeit im Maschinenhaus. Das heißt, es ist der Bereich, wo die Turbine gestanden hat, wo der Generator gestanden hat und wo sämtliche Hilfssysteme des Sekundärkreislaufes untergebracht waren. Rheinsberg im Brandenburgischen, 80 Kilometer nordwestlich von Berlin. Das erste wirtschaftlich genutzte Atomkraftwerk der DDR. Jetzt im Rückbau. Wir sind also 9 Jahre das Kraftwerk gebaut, dann haben wir das Kraftwerk 24 Jahre lang betrieben, sind 1990 außer Betrieb gegangen. Und seitdem steht in Rheinsberg die Entsorgung von insgesamt 342.000 Tonnen Bauschutt und Technikschrott an. Davon sind mindestens 2.000 Tonnen hochradioaktiv und müssen in ein atomares Endlager verbracht werden. Ohne Frage. Unsere hassgeliebten Atomkraftwerke werden weit in die Zukunft ragen. Zumindest die Rudimente, die der in den letzten Jahren angelaufene Abriss verschonen mag. Oder verschonen muss. Weltweit sind derzeit über 200 Atomkraftwerke mit 435 Reaktorblöcken in Betrieb und 100 weitere stillgelegt. In Europa haben Österreich und Italien den Ausstieg aus der Atomenergienutzung vollzogen. Belgien, Schweden und Deutschland haben ihn beschlossen. Wozu maßgeblich auch der Super-GAU in Tschernobyl im Jahre 1986 beigetragen hat, in dessen Folge mindestens 350.000 Menschen ihre Gegend verlassen mussten und vermutlich einige Tausend starben oder akut an lebensgefährlichem Schilddrüsenkrebs erkrankten. Im Reaktorblock 4 fand eine Kernschmelze statt und Sekundenbruchteile später 2 Explosionen, die den 1000 Tonnen schweren Deckel des Reaktorkerns abhoben und das Dach des Gebäudes zerstörten, sodass große Mengen radioaktiver Materie in die Umwelt freigesetzt wurden. Unmittelbar nach der Katastrophe zogen hunderttausende Helfer einen provisorischen Betonmantel um den explodierten Reaktor. Dieser Sarkophag ist mittlerweile an vielen Stellen gerissen und droht einzustürzen. In den kommenden Jahren soll deshalb mit internationaler Finanzhilfe eine möglichst langlebige Betonummantelung errichtet werden. Denn im Innern sind nach wie vor fast 200 Tonnen Reaktorkernmasse weitgehend wie zum Zeitpunkt der Katastrophe in heißer Form konserviert. 20 Jahre nach diesem GAU konnte man mit Fug und rechter Überzeugung sein, die Tage der Generation Atomkraft seien gezählt. Dann jedoch, spätestens seit Herbst 2006, nahm die Global Warming-Debatte an Fahrt auf. Und sofort versuchten emsige Lobbyisten, die Atomenergie, weil CO2-frei, wieder zu rehabilitieren. Und mittlerweile ist der Stand so, dass wir den Sekundärkreislauf komplett zurückgebaut haben, den Primärkreislauf komplett zurückgebaut haben. Helmut Kruhle ist seit 36 Jahren Mitarbeiter im Atomkraftwerk Rheinsberg und ist seit 1995 mit dem Rückbau des Kraftwerks betraut. Und ansonsten sind wir am Zentrum des Geschehens, nämlich am Reaktordruckgefäß dran und zerlegen momentan gerade die Einbauten aus dem Reaktorinneren, die aktivierten Komponenten sozusagen. Und das geschieht unter Wasser in einem Abklingbecken, was extra dazu präpariert wurde, was extra dazu hergerichtet wurde. Es brauchte 6 Jahre Bauzeit, bevor der Reaktor für 24 Jahre ans Netz ging. Und der Rückbau wird bis zu seinem prognostizierten Ende im Jahr 2012 mindestens 17 Jahre gedauert haben. Dieses Kraftwerk war also länger Baustelle als in Betrieb. Und der Abriss des vergleichsweise kleinen Atomkraftwerks Rheinsberg wird voraussichtlich 500 Millionen Euro kosten. Grundsätzlich sind die Kosten des sogenannten Rückbaus von Atomkraftwerken etwa doppelt so hoch wie die des Neubaus seinerzeit. Die Demontage sämtlicher Atomanlagen in Deutschland wird deutlich mehr als 50 Milliarden Euro kosten. Das wohl teuerste Abrissprogramm aller Zeiten. Die Republik dürfte in den kommenden Jahren zum weltweit größten Beerdigungsinstitut für verschrottete Atomkraftwerke werden. Zurzeit werden ein Dutzend deutsche AKWs Stück für Stück demontiert. 2 kleinere Atomreaktoren wurden bereits bis zur grünen Wiese zurückgebaut. Nach geltendem Recht und Gesetz muss 2021 das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet werden. Block 2 in Neckarwestheim. Sofern bis dahin der im Jahr 2002 von Rot-Grün gesetzlich festgeschriebene Beschluss zum Ausstieg aus der Atomindustrie Bestand hat. Die DDR lebt. Betonplatten gepflasterte Zufahrtsstraße, preußisch-sozialistische Pforte mit lanzenspitzem Eisenzaun. Und schließlich die Leitwarte des Atomkraftwerks. Ganze Wände mit grün-gräulich eingefassten Kontrolllämpchen, Galerien von Sichtscheiben irgendwelcher Messgeräte mit vergilbter Pappe abgeklebt. Außer Betrieb. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses nostalgisch-traumhafte 60er-Jahre-Ensemble in irgendeinem Kuriositätenkabinett die kommenden Jahrhunderte überdauern wird und sich unsere fernen Nachfahren an diesem Anblick weiden können. Um indes durch ein glubschig-dickes Bullauge die irgendwo tief unten brodelnde Suppe zu sehen, aus der die Atomkraft stammt, muss man sich in den Steuerraum des ehemaligen Reaktorkrans begeben. Wo man hindurchsehen kann. Und wir sehen hier jetzt praktisch das eingehauste Abklingbecken 1, wo jetzt die Unterwasserzerlegestation drin untergebracht ist. Das ist ungefähr einen Meter stark hier, diese Scheibe, die aus mehreren einzelnen Scheiben besteht. Ja. Ja, wir haben extra mal so ein kleines bisschen unserer Wand freigelegt. Wir haben also relativ starkes Moniereisen in unseren Wänden drin. Eine Lage nach der anderen und große Dichten des Betons auch teilweise. Ja, und dann sind diese Wände so zwischen 1 und 2 Meter stark, wie bei so einer alten Festung. Ja, echter Hochsicherheitstrakt. Ja, und Beton ist ja eine poröse Struktur, also kann letztendlich durch Beton auch Feuchtigkeit eindringen. Ne? Aber das dauert ewig. Also. Während die Abbrucharbeiten die heiße Phase inzwischen bereits hinter sich haben, verschläft der 5000-Seelenort die dringend angezeigte Diskussion darüber, was aus der Schrottimmobilie werden soll. Also für Rheinsberg gibt es noch kein schlüssiges Nachnutzungskonzept. Also es wäre natürlich gut, wenn da was weitergehen könnte. Der Rheinsberger Bürgermeister Manfred Richter. Die Debatten, die da geführt wurden, ob man das Ding denn überhaupt abbauen soll oder vielleicht lieber einhausen und was weiß ich, eine Betonglocke rübergießen und mal gucken, was die Nachfahren damit machen, fand ich auch nicht sehr vernünftig, sag ich mal. Und so stellt man einstweilen erstmal das Verwaltungsgebäude unter Denkmalschutz. Klinkerverkleidete Stahlbetonskelettbauweise, eitergelb gekachelte Säulen im Eingangsbereich und ein verzerrt kantig rundes Treppenhaus. In seiner virtuos ungelenken Gestalt von erlesenem Seltenheitswert. Die so endlosen wie formlosen Flure in erbrochenem Gelb, Grün, Beige, Grau und mit Kunstleder gepolsterten Türen, damit kein Geheimnis auf den Korridor dringt. Und überall der nicht aus der Welt zu schaffende Pestilenzgeruch des Ostreinigungsmittels. Alles in allem ein Paradeexempel jener von Hässlichkeit strotzenden Funktionalbauten des sozialistischen Realismus. Sollten Sie austreten müssen, so haben Sie vorne rechts die Möglichkeit. Aber dass Sie uns wieder einholen, dafür müssen Sie selbst Sorge tragen. Ob die uns nun gefallen oder nicht und ein möglichst neutraler Blick auf die Geschichte ist gefragt und das fließt heute natürlich in die Denkmalpflege mit ein, die Erfahrung, dass sich eben die Zeiten auch künftig wieder ändern werden, auch die ästhetischen Ideale und dass wir dann ganz anders auf diese Gegenstände blicken. Es ist nachgewiesen worden, dass das Grundwasser kontaminiert ist. In welchen Größenordnungen werden die Untersuchungen noch zeigen? Wolfgang Frese ist Sprecher des Kreisverbandes Ostprignitz-Ruppin von Bündnis 90, die Grünen. Ist so ein Atomkraftwerk wieder wirklich zurückzubauen, bis zur grünen Wiese, in den jungfräulichen Zustand zurückzuversetzen? Und die Antwort scheint eindeutig Nein zu sein. Möglich ist es. Geht sogar ziemlich schnell. Selbst wenn man gar nichts weiter macht. Überall, wo ein Kienapfel hinfällt, wächst ruckzuck wieder eine Kiefer. Ja. 10 Jahre gewartet hat man überall kleine Bäumchen. Blühende Zukunft nach strahlender Vergangenheit. Schade natürlich, dass man genau das, was die Marquis des Standortes hier am Nebenfluss des Dnieper ausmacht, nicht sehen kann. Die Strahlen. Ziemlich ungeeignet als Erinnerungsexponat, flüchtig wie die sind. Bloß ihre Quelle hält und hält und hält und strahlt. Der Mehrwert zerfällt in Halbwertszeiten, da sind so 500 Jahre ein Wimpernschlag. Und hier steckt diese Quelle in dem riesigen, magischen Würfel dort drüben. Darin ein geschmolzener Kern, dessen Strahlenwert sich unproportional umgekehrt proportional zur Zeit verhält. Ad ultimo, grandios. Deshalb haben die Menschen damals das Kanzel auch mit so einem Kunststeintresor drumherum versehen. Haben dieses Juwel eingepökelt, eingekapselt. Keken jeden Langfinger gewappnet. Inzwischen wurde das Rheinsberger Reaktordruckgefäß als Ganzes, also unzerlegt, aus der Reaktorhalle abtransportiert. Ein 130 Tonnen schwerer und 12 Meter langer, extrem radioaktiv belasteter Stahlkoloss. Verpackt in einen 15 cm dicken Stahlmantel erreichte er im Herbst 2007 das atomare Zwischenlager Nord in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Die DDR-Atomtechniker von einst sind die Abwickler von heute. Steuern den Unterwassereinsatz filigranster Hightech-Entsorgungssysteme, schieben Mäuse übers Pad, die ihrerseits hydraulische Zangen, Bandsägen und Lichtbogentrennverfahren steuern, um den einstigen Stolz der Atomwirtschaft in handliche Portionen zu zerlegen. Und im gleichen Atemzug den eigenen Arbeitsplatz. Wie zersicht man einen Reaktor? Ja, da gibt es keine Säge im Baumarkt, weil so viele Kernkraftwerke sind noch nicht auf Null gebaut worden in Deutschland. Insofern entsteht da auch eine Qualifikation, sozusagen ein Wissen, das vielleicht sogar, wenn die Entwicklung so weitergeht, ganz nützlich sein kann, wenn andere Kraftwerke auch stillgelegt werden. Die zuständigen Energiewerke Nord haben sich mit ihrem in Rheinsberg gewonnenen Know-how bereits für verschiedene Rückbauaufträge empfohlen. Den Forschungsreaktor in Jülich, die Wiederaufbereitungsanlage in Karlsruhe, die 120 ex-sowjetischen Atom-U-Boote in den nordrussischen Marinehäfen. Die Rheinsberger Abrisstechnik strahlt offenbar noch in die nächsten Jahrzehnte aus. Und dient, so sehen es die Neuruppiner Grünen, letztendlich zur Rechtfertigung der Atomindustrie, eben unter dem Motto, wir schaffen es ja, Atomkraftwerke zu bauen und auch abzubauen. Solange wir nicht wissen, wie wir mit den Abfallprodukten verantwortlich umgehen können, halte ich diese Technik nicht für gut. Ja. Der Rheinsberger Bürgermeister Manfred Richter. Ich finde es nicht verantwortlich, sozusagen unseren Enkeln und deren Enkeln zu hinterlassen und zu sagen, auch hoffentlich habt ihr eine Idee und könnt damit umgehen. Den Nutzen raussaugen sozusagen und die Probleme hinterlassen, das geht nicht. Der meiste Müll, etwa 97% eines Abrissatomkraftwerks, gelangt nach der Dekontamination in den üblichen Recyclingkreislauf. Metall wird umgeschmolzen zu Autos und Kochtöpfen. Geschredderter Betonschutt wird im Straßenbau verarbeitet. 1% findet als gering belastetes Material Verwendung. Bei der Errichtung anderer Atomkraftwerke. Und die restlichen 2% müssen als radioaktiver Müll im noch nicht vorhandenen Endlager untergebracht werden. Da sieht man ganz deutlich, dass es keine gesellschaftliche Akzeptanz gibt eigentlich für diese Art von Technik. Die gibt's nicht, sonst würde ja schon längst ein Bundesland sagen, baut das endlich her bei uns und fertig. Macht keiner. In Gorleben ruhen die Untersuchungen für die Endlagereignung des Salzstocks. Und wegen des zweiten, vor etlichen Jahren ausgewiesenen Standorts des ehemaligen Erzbergwerks Schacht Konrad wird prozessiert. Das Bundesumweltministerium geht deshalb davon aus, dass ein deutsches Endlager, wo auch immer, erst 2030 in Betrieb gehen soll. Die Zeit läuft. Läuft entschieden schneller, als die Halbwertzeiten verstreichen. Der atomare Müll jedenfalls dürfte die langlebigste Erbschaft sein, die wir den folgenden Generationen aufbürden. Der Betonklotz, in dem sich der Havariemeiler von Tschernobyl verbirgt, wird ebenso sicher in 500 Jahren noch zu bestaunen sein, wie die hoffentlich bis dahin dann unterirdischen, wie Weinlager anmutenden Endlagerstätten des langzeitradioaktiven Mülls. Ob diese Endlager den sicheren Verschluss für einige Jahrzehntausende oder Jahrmillionen gewährleisten müssen, darüber streiten die Experten. Meist bieten. Dann wollen wir natürlich den Archäologen in 500 Jahren wünschen, dass sie wissen, welche Gefahren sie da ausgesetzt sein werden, wenn sie diese Stätten untersuchen. Das dürfte andere Folgen haben als für die Archäologen, die die Pyramiden geöffnet haben. Oder rechnen wir mal 5000 Jahre weiter gesehen, wäre ja auch noch so ein Aspekt. Ja. Wie kommunizieren die Leute denn zu dieser Zeit damals noch miteinander? Und können die denn dann noch lesen, was wir heute geschrieben haben oder was wir auf irgendwelche Tonträger, Magnetbänder oder sonst irgendwie aufgezeichnet haben? Die beste Variante ist ja ohnehin, irgendetwas auf einer Steintafel einzumeißeln. Ich wage zu bezweifeln, dass man das heute Aufgeschriebene in so langen Zeiträumen noch deuten kann. Zum Glück ist mein mir innewohnender, allerhöchstmächtiger Plasmodigitalrechner krebsresistent. Definitiv radiopassiv. Ich würde auch mittendrin in diesem strahlenden Pudelskern da funktionieren. Aber Sie haben ja noch diesen altmodischen Körperappendix mit sich rumzuschleppen. Verheerende Herrschaften, im Relaxierraum haben Sie nun 15 Sekunden Zeit zum Relaxieren. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. So, und schon geht die Zeitreise weiter. Bitte die Kurte anschnallen. Tut mir leid, ist nicht zu vermeiden. Unsere Zeiträume liegen nun mal nicht in fußläufiger Entfernung beieinander. History ist global. So, und nun nehmen Sie bitte eine der Meta-Beaming-Pastillen ein. Wir werden in den nächsten Zeitraum überstellt. Zeitraum Nummer 3/14b /Flashback Köln. Ich glaube, dass der Kölner Dom beste Chancen hat, künftig weiter zu bestehen, ob er dann UNESCO-Welterbe ist oder nicht. Das Gebäude in der unumstrittenen Pole Position des kulturellen Erbes einer der ältesten Städte hierzulande. Zugleich stellt es eine der langwierigsten Baustellen überhaupt dar. Die reine Bauzeit von der Grundsteinlegung Anno Domini 1248 bis zur Fertigstellung betrug 632 Jahre. Aber bereits 12 Jahre, nachdem man den letzten Stein im Südturm eingebaut hatte, wurden die ersten gravierenden Verwitterungsschäden festgestellt. Und die Baustelle Kölner Dom wird mit Sicherheit so lange bestehen bleiben, wie der Dom steht. Mitsamt seiner Türme, die eine Höhe von 157 Metern erreichen. Insgesamt wurden in dieser größten deutschen Kathedrale der Gotik 160.000 Tonnen Stein verbaut. In den ersten Jahrhunderten hartes Vulkangestein vom Drachenfels bei Bonn. Nach Wiederaufnahme der Bauarbeiten bis zur Fertigstellung im Jahr 1880 Sand- und Kalkstein. Und zurzeit verwendet man Basalt vom hessischen Vogelsberg für die ständig anfallenden Nachbesserungen. Insbesondere das im 19. Jahrhundert verwendete Baumaterial ist höchst zerstörungsanfällig unter Einfluss von saurem Regen. Das darin enthaltene Schwefeldioxid bildet Salze aus, die zur Absprengung der Steinoberfläche führen. Ein Problem, unter dem beispielsweise auch sämtliche Sandsteinbauten des Dresdner Barock leiden. Ganz grundsätzlich sind Bauwerke beileibe nicht nur so haltbar wie das Material, aus dem sie gemacht sind. Das, was einen Bau erhält, ist die Idee, sein Konzept. Sein Kick. Solange die Bauidee zieht, wird jede Generation das wegbröselnde Baumaterial durch Neues ersetzen. Und nachhaltig wäre halt keine Modewelle, nicht so eine Tageserscheinung. Die Kölner Stadtkonservatorin Renate Keimer. Sondern dass ich also schon ein solides Fundament habe, mit Materialien bauen, die denn dann auch flexible Nutzungseinheiten ermöglichen. Und gerade in ihrer Einzigartigkeit so flexibel sind, dass sie denn Überlebenschancen haben. Die Langlebigkeit eines Bauwerks hängt offenbar ganz entscheidend davon ab, ob Leben in der Bude ist. Sonst verspielt das Gebäude allen Erhaltungseifer und ist aus dem Rennen. In unseren Baudenkmälern läuft heute keiner in Holzpantinen rum und schlürft auch keiner die Hafergrütze. Sondern es muss zu einer Symbiose kommen zwischen heutigen modernen Ansprüchen und der Altbausubstanz, um dieses Gebäude denn dann auch in die Zukunft halt zu transportieren. Die Asservatenkammer der europäischen Stadtgeschichte ist für einen Augenblick geöffnet, speziell für Sie. Tröten Sie ein, tröten Sie näher. Seien Sie nicht so ungeduldig. Sie wundern sich vielleicht, dass hier der Kölner Dom gleich neben dem Amsterdamer Rijksmuseum steht und dann das Ganze überdacht und ummauert. Nun ein Schutzschild gegen Wind und Wetter. Nicht mit den Nasen gegen die Vitrinen stupsen. Neben einzelnen Bauwerken zählen ganz wesentlich zum zukunftsträchtigen, historischen Bestand einer Stadt die Immobilien der Mobilität des urbanen Lebens, das Verkehrswegesystem. Vergleicht man etwa die frühesten Fotografien aus den Straßen von Manhattan mit heutigen, so zeigt sich... Die Stadt hat sich enorm verändert, also in der dritten Dimension ungeheuerlich. Und man denkt, mein Gott, da ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben, sieht ja irre aus. Schaut man dagegen aus der Vogelperspektive, vergleicht die frühesten Luftbilder mit heutigen, so zeigt sich... Das ist praktisch alles gleich geblieben, 200 Jahre lang. Weil keine Straße ist hinzugekommen, keine Straße ist weggekommen. Ja, der Central Park steht immer noch. Was sich geändert hat, ist die Höhe der Gebäude, die Dichte der Gebäude, auch die Materialität. Aber die Stellung der Gebäude an der Straße, der Straßenraum, all die Dinge, das ganze Grid sozusagen der Stadt, nach wie vor komplett da. Auch sehr nachhaltig, es ist extrem langfristig nutzbar gewesen. Ich meine, wenn man mal überlegt, heute fahren da also irgendwie Stretch-Limousinen rum und vor 200 Jahren Pferdefuhrwerke bestenfalls. Also einen größeren Sprung kann ja so eine Geschichte eigentlich nicht machen. Wenn das dann abbildbar ist auf dem gleichen Straßenmuster, dann Hut ab. Da waren ja dann die holländischen Landmesser, die da diese Stadt vermessen haben und den Leuten ihre Grundstücke zu Claims zugeordnet haben, offensichtlich gar nicht so dämlich. Ne? Die Konsistenz des Raummusters. Dass aller Erfahrung nach länger, teilweise erheblich länger, aufrechterhalten bleibt als irgendwelche vertikal aufgerichteten Gebilde. Sollten Ihnen hier die Artefakte des urbanen Alltags von vor 500 Jahren etwas mager erscheinen, an den Konservatoren und Anarchäologen liegt es mit Sicherheit nicht. Diesen streitbaren Rittern des Erinnerns gebührt unser vornehmster Dank. So, und jetzt bitte die Kurte anlecken. Der Klon da vorne links vorn mal wieder, sofort ans Kinkelband. Ich sag's Ihnen nicht noch einmal. Ansonsten dürfen Sie sich nicht wundern, wenn... Pardon. Verzeihung, diese Ruck-Ruckeln, Schallschluck-Schlupflöcher. Wissen Sie, da kommt meine bio-utopische Software ins Stolpern, Stottern, Stammeln. Da, doch, da, dort, das kriegt das alles ein Gravitationsflash-Clash. Geben Sie jetzt alle sofort den Sicherheitsexekutionscode ein und Schwimmmümwesten anlecken. Wir befinden uns im Anflug auf Hoppla, unsere Kondelmobil steht. Zeitraum Nummer 4/XXL/Flashback Sydney. Weiß eben jeder, der ein noch so, ich sage das jetzt mal bewusst, schäppig, primitives Hochhaus irgendwo bauen will, auch schon gleich, was die avancierteste Hochhausmode in, keine Ahnung was, New York gerade ist und versucht ein bisschen was davon für sich einzufangen. Keinen anderen Teil der Welt traf die Zerstörung von Hochhäusern derart massiv wie gerade das Mutterland der Wolkenkratzer, die USA. Dramatisches Beispiel, der Einsturz der Twin Towers am 11. September 2001. Ohne dass jedoch der Hochhausboom dadurch nachhaltig gebremst worden wäre. In den wenigen Jahren seither wurden mindestens 17 der 100 höchsten Gebäude der Welt errichtet. Vor allem in den aufstrebenden Megacities Ostasiens und Arabiens. 2004 wurde mit dem Taipei Financial Center erstmals die 500-Meter-Marke durchstoßen und noch deutlich höhere Skyscrapers stehen bereits in den Fundamenten. Der Millennium Tower in Tokio beispielsweise mit seinen geplanten 840 Metern. Alle Rekorde bricht inzwischen das Burj Dubai Hochhaus. Dessen tatsächliche Höhe ist ein streng gehütetes Geheimnis, damit die Konkurrenz nicht direkt wieder höher hinausschießt. Ein Stahlskelettbau aus Stahlträgern, dem traue ich natürlich nur bei steter Pflege eine lange Überlebensdauer zu. Christoph Ingenhofen ist einer der international erfolgreichsten deutschen Hochhausarchitekten. Ein Stahlbetonbau, der wird womöglich auch mit etwas weniger Pflege sicherlich 200, 300, 400 Jahre überstehen können. Es gibt ja viele Gebäude, von denen die Leute glauben, ja, die sind ja jetzt sehr alt, 500 Jahre alt und wunderbar. Mensch, guck mal, die stehen noch. Also ich würde mal sagen, Gebäude, die 500 Jahre heute alt sind, dürften zum allergrößten Teil mehrfach in der Zwischenzeit durch Reparaturen neu gebaut worden sein. Eine Art andauernde, schleichende Wiedergeburt. Der Kölner Dom, das Taj Mahal in Indien, die Hagia Sophia und was der weltbewegenden Gebäude mehr sein mögen, sie alle wären nur als ewige Baustelle ewig. Oft bei diesen Gebäuden hat man das Gefühl, dass sie eigentlich nie in den Zustand kommen, in dem man sie einfach nur genießen kann. Ne? Und sagen kann, wow, wow, ist aber jetzt mal schön. Ne? Man sieht zum Beispiel beim Kölner Dom einfach durch die Anordnung der Dombauhütte, die ja direkt am Dom ist, was mich immer wundert, wo ich immer das Gefühl habe, wir werden ja immer um die Illusion gebracht, dass das jetzt mal einfach wie vom Himmel gefallen hier steht. Es sieht ja immer mühsam aus, sieht ja immer nach, da ist der Abfall und da wird es angeliefert und hier müssen wir noch was machen und das ist schon wieder kaputt und hier bröselt es aus. Nun, da bin ich ohne Zweifel entschieden besser dran. Meine elektronische Datenverarbeitung ist auch für die kommenden Jahrtausende absolut sicher. Mein mir innewohnender, allerhöchst mächtiger Plasmotrikitalrechner verfügt über einen untrüglichen Backup-Automatismus. Künstlich intelligent nachprogrammiert nach der Überlieferungslücke zwischen 2086 und 2159, die bekanntlich einzig darauf zurückzuführen ist, dass damals diese Deppen von Datei-Explorern und Festplatten-Defragmentierern vergessen haben, das Backup für die Backup-Automatik zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Reste von den Hochhäusern sozusagen als Schuttkegel irgendwann sehr, sehr, sehr lange existieren. Also vielleicht auch 1000 Jahre, 2000 Jahre durchaus, das noch irgendwo sichtbar sein wird. Aber natürlich bei weitem nicht mehr benutzbar oder irgendwie auch nur in ihrer ursprünglichen Form. Dann stelle ich mir als Archäologe natürlich die Frage, wie werde ich aus diesem Grundriss, diesem jämmerlichen, der sich mir dann darbietet, noch mehr erkennen können, was das für ein hervorragendes Gebäude war. Unser Leben, das gilt für alle Architektur und für alles Bemühen, glaube ich, ist dem permanenten Verfall abgerungen. Christoph Ingenhoven baut derzeit in Sydney ein ökologisches Hochhaus. Wo man ja spontan zunächst mal denkt, ein Widerspruch in sich. Kann nicht zusammengehen, ökologisch und derart hoch hinaus. Es gibt inzwischen ein sogenanntes Green Star Rating, bei dem Gebäude, auch Hochhäuser, entsprechend ihrer Nachhaltigkeit ausgezeichnet werden. Dazu zählt dann beispielsweise auch das Kriterium, ob man vorhandene Baustoffe verwandt hat, die zum Beispiel durch ein existierendes Gebäude gewonnen werden können, geschredderter Beton oder was auch immer. Aber auch, ob das eigene Gebäude recycelbar ist. Ob es im Falle seiner Weiterverwendung oder Zerstörung wiederverwendbar recycelbar ist. Die sogenannte Trümmerfrauen-Story, die ja interessant, ein interessanter Gründungsmythos der Bundesrepublik ist, dass ja ein großer Teil der damaligen Gebäude in der frühen Bundesrepublik eigentlich aus den Trümmern, aus den übrig gebliebenen Materialien vergangener Architekturen hergestellt worden. Verheerende Herrschaften. Im Relaxierraum haben Sie nun 15 Sekunden Zeit zum Relaxieren. Venaki. Y que todo tesoro eres tú para mí. Nun, ganz ohne Bewegung geht's offenbar nicht. Obwohl die damals bei ihren Turmhäusern einen ungeheuren Aufwand betrieben haben, damit das Wankenschwanken in den oberen Etagen nicht ganz so dramatisch ausfällt und die Vestibulärsoftware der Bewohner nicht abstürzt. Jüngsten Expertisen zufolge dienten die Schwankausgleichssysteme vor allem dazu, dass diese hochgereckten Wohn- und Arbeitssäulen nicht gleich beim erstbesten Beben zusammenklappten. Nur deshalb auch konnten wir für den History Adventure Park wenigstens diesen einen schlankrank hohen Zeitraum hier über die Zeit retten. Echtes nachhaltiges Bauen würde ja insbesondere diese Frage des Lebenszyklus mit einschließen. Faktisch gibt es eine andere Guideline, die hat was mit Return of Investment zu tun. Und da muss man davon ausgehen, dass die sogenannte wirtschaftliche Verwertungsdauer eines Gebäudes spätestens nach vielleicht 50, 60 Jahren eigentlich an ein Ende gekommen ist. Und das bedeutet, dass eigentlich bilanztechnisch dieses Gebäude nach 50 Jahren einen Buchwert von Null hat. Und normal sind auch dann die Kunden nicht mehr am Leben und so weiter. Also da endet dann einfach dieser Horizont. Hingegen gäbe es beste Gründe, die zunächst vielleicht kurios klingende Frage, was ist in 500 Jahren noch übrig, ganz handfest zu einem Kriterium zukünftigen Bauens zu machen. Langlebige Architektur entsteht nur, wenn die Möglichkeiten des Ersatzteileinbaus von vornherein am Zeichentisch der Planer mitbedacht werden. Und ebenfalls die Umnutzbarkeit des Gebäudes. Was habe ich als Erbe mit auf den Weg bekommen? Was finde ich vor? Wie kann ich dieses Erbe mit heutigen Nutzungen erfüllen? Wie kann ich es infolgedessen auch weiterreichen? Die entscheidende Frage ist nicht, überstehen unsere Bauwerke die nächsten 5 Jahrhunderte, sondern überleben sie? Wie heute in so einem Wohnhaus des 19. Jahrhunderts beispielsweise ein wunderschönes Architekturbüro stattfinden kann oder eine Arztpraxis oder ein Ministerium in so ein Gebäude einzieht oder. Oder wie man heute in Fabrikhallen wohnt oder arbeitet oder wie wir selber in einer alten Mehlmühle arbeiten. Also das sind ja wunderbare Beispiele dafür, dass Strukturen von ihrer inhaltlichen Ausrichtung her so großzügig gedacht sind und so offen und so neutralisiert gedacht sind, dass sie umgedacht werden können. Wenn natürlich der Lebensgeist eines Hauses erloschen ist, weil ich schlicht und ergreifend das Haus, so wie es da gedacht ist, nicht mehr brauche, nicht mehr will, nicht mehr leiden kann, es ist einfach kontraproduktiv womöglich für die Firma, für die Familie ist, ja gut, dann ist natürlich jede Diskussion um nachhaltige Materialität und so weiter vergebens, weil dann werde ich es eh umbauen, abreißen, neu bauen, was auch immer tun. Vielleicht werden die Schliemänner späterer Jahrhunderte die Kaimauern der großen Seehäfen freilegen. Sofern die überschwappenden Wassermassen im Gefolge von Treibhauseffekt und abschmelzenden Polkappen die Hafenanlagen nicht atlantishaft geflutet haben. Vielleicht stößt man auf die Unterwasserruinen des Hamburger Hafens und jenes avantgardistischen Stadtviertels, das rührige Stadtplaner und Investoren den zu unserer Zeit brachgefallenen Hafenanlagen aufgesattelt haben. Die Hafen City. Am Nordrand des Hamburger Hafens entsteht derzeit ein kompletter neuer Stadtteil. Das Elbufer soll als exquisiter Standort für Wohnen und Arbeiten wieder aufgewertet und die Innenstadt beträchtlich erweitert werden. Mit einer Gesamtfläche von 155 Hektar ist die Hafen City das größte laufende Projekt zur Stadtentwicklung Hamburgs. In 20 Jahren sollen hier 12.000 Menschen wohnen und 20.000 arbeiten. Eins der spektakulärsten Architekturprojekte ist die geplante Elbphilharmonie, die einem alten Stapelhausblock eine musikgeladene Mütze in Form dreier Meereswellen aufsetzen soll. Aber auch ohne mit bestehenden Gemäuern zu arbeiten, lassen sich gewachsene Raumstrukturen fortschreiben. Der Entwurf des neuen, von Christoph Ingenhofen geplanten Stuttgarter Hauptbahnhofs wurde 2006 mit dem höchst dotierten Nachhaltigkeitspreis, dem Holcim Award Gold, ausgezeichnet. Das Projekt gilt als Null-Energie-Bahnhof. Der Wettbewerb in Stuttgart hat vor 10 Jahren stattgefunden, 1997. Und wenn man mal schaut, wann es fertig wird, dann ist es auch eher noch in 10 Jahren, 2017 vielleicht. Also hat es dann 20 Jahre gedauert. Also insofern haben wir uns von Anfang an sehr viel Mühe gegeben, etwas zu tun, das nicht so sehr dem Zahn der Zeit und der Mode unterliegt. So viel wie möglich von der grünen Struktur, man könnte eben auch sagen von der Geografie, vom geografischen Fingerprint Stuttgarts zu erhalten. Und da der Gesamtkomplex, ganz im Gegensatz zum Berliner Hauptbahnhof, so flach wie möglich ausgelegt und in die Tiefe gesenkt wird, zerschneidet auch keine hochgebuckelte Bahnhofshalle die bestehende Grünanlage im engen Tal Stuttgarts. Ein Entwurf, der den Beweis antritt, dass ökologisch zukunftsorientiertes Bauen nicht hypergesund verkniffen, fad und unelegant aussehen muss. Oberirdisch eine weitläufige Fläche, auf der man mitten in der Stadt genüsslich Lust wandeln kann, um dann schnell mal einen Blick durch einen der zahllosen, schwungvoll angeschnittenen Lichttrichter zu riskieren. Nach unten, auf die unterirdischen Bahnsteige. So, Vereilung, Vereilung bitte. Den nächsten und letzten Zeitraum, verheerende Damen und Herren, wählen Sie bitte selbst. Zeitraum Nummer 5, X1/Way Out North/Flashback Flensburg. Oder Zeitraum Nummer 5, X2/Way Out South/Flashback Freiburg. Nehmen wir mal an, es gäbe nicht bloß eine Überlieferungslücke, sondern der Menschheit wäre es zwischenzeitlich gelungen, sich selbst auszuschalten. und die Erde würde selbst vergessen und menschenleer ihre kosmischen Bahnen ziehen. In 500 Jahren aber kämen ein paar letzte Erdenbewohner, die in einem abgelegenen Winkel des Globus überlebt haben, dahin, wo früher mal eine Stadt war, die wir Stuttgart nannten. Wie in drei Teufelsnamen werden sie aus den Ruinen, die sie meinethalben von diesem eleganten, ökologisch ausgeklügelten Understatement-Bahnhof finden, auf die gesamte Gebäudegestalt schließen. Wie werden sie den Grundriss in die Vertikale hochrechnen? Hat sich wahrscheinlich der milde Mantel des Vergessens über das ganze architektonische Bemühen gelegt. Ja? Hat ja auch was Tröstliches, dass es nach uns vielleicht durch pures Nichtstun wieder zu einer völligen Vernatürlichung unserer Städte kommen könnte. Ja? Und dann geht es irgendwann von vorne los und dann ist es völlig in Ordnung. Dann darf man das so machen. Ne? Oder diese Maya-Geschichte, wo also sozusagen mitten im Urwald irgendwo noch geheimnisvolle Kultstätten vergangener Völker existieren, die aber unter Lianen, unter grünen Massen verborgen, verschlungen sind. Und das sind ja sehr oft extrem langfristig haltbare, steinerne, kunstvolle Architekturen gewesen. Wenn man sich das jetzt mal hochrechnet auf etwas fragilere Architekturen, ja, textilere, hölzerne, gläserne, stählerne Architekturen, da können wir vorstellen, ist ja relativ schnell Schluss, ja. Nun könnte man natürlich wieder dann mal einrechnen, dass wir ja vielleicht hier eine Wüste kriegen in 1000 Jahren. Dann hätten wir hier eine vielleicht eine Düne und unter dieser Düne findet man dann die Reste, so ähnlich wie beim Pompeji, was man dann heute ausgraben kann. Ja. Je genauer man aber aufs Detail schaut, je kleiner die Dimensionen des einzelnen aufgefundenen Relikts, desto aufregender die Frage, was um alles in der Welt mag das gewesen sein? Welche Rolle hat das damals gespielt, in seiner Epoche? Das sind oft sehr konservative Dinge. Das könnten zum Beispiel sehr konservative Kunstobjekte sein. Ich glaube, dass jeder Grabengel auf dem Friedhof viel bessere Chancen hat, zu überleben als eine Videoinstallation, als ein Action-Painting, als eigentlich das, was uns vertraute Kunst ist. Und schon entstünde ein völlig falsches Bild von unserer Kunstepoche. Häuser dagegen werden unsere Nachfahren auch dereinst in 500 Jahren höchstwahrscheinlich noch als solche dechiffrieren können. Denn in Häusern oder ähnlichen Schlupflöchern werden sie vermutlich auch dann noch wohnen. Ob sie aber Handys noch kennen oder irgendwelche virtuellen Ikonen unserer Tage, das dürfte alles andere als eine ausgemachte Sache sein. Das muss man natürlich mal abwarten, aber wir können uns gerne in 500 Jahren noch mal treffen und gucken dann noch mal. Ich sagte es bereits, Vereilung bitte. Schluss mit Erinnern. Sie haben den History Adventure Park jetzt zu verließen. Ihr Tochterklon? Ja, aber habe ich Ihnen denn nicht eingeschärft? Aber Sie können doch jetzt nicht. Sie wollen doch wohl nicht den ganzen Weg noch einmal. Die Pforten schließen trikital automatisch. Siboné, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboné, en tu boca la mi puso su dulzor. Okay, die Herrschaften, dann bleiben Sie eben. Wer so blöd ist, freiwillig in der Verkankenheit bleiben zu wollen, bitte sehr. Aber Finker weg vom Quader-Sarkophag in Tschernobyl. Anständig Abstand halten und nicht hinter die Absperrung getröten. Future Flashback, Feature von Ulrich Land. Es sprachen Wiebke Pralle, Werner Wölbern, Katharina Zapatka, Benjamin Utzerath. Technische Realisation Eva Maria Polter, Birgit Gall. Regie Nikolai von Koslowski. Sie hörten die Übernahme einer Produktion des NDR mit dem SWR aus dem Jahr 2007.